So, ich begrüße euch recht herzlich zur 7. Episode des 05-Casts. Ja, tatsächlich, es ist April. Die letzte Woche kam im Februar. Das heißt, wir haben nur 2 Monate Pause gehabt zwischen der 6. und 7. Episode. Gefühlt ist das die schnellste Episode nach der Episode, wie auch immer auf jeden Fall. Ja, 2 Monate ist ganz schön lange, aber wie ich in den letzten Episoden auch schon immer wieder betont habe, es ist einfach schwer, die Zeit dazu zu finden. Heute dachte ich mir aber, komm, du hast Bock und es ist auch unbedingt nötig, eine Episode aufzunehmen, denn wie wir alle sehen, wir stehen auf Platz 15, punktgleich mit Augsburg auf dem 16. Tabellenplatz. Wir stecken richtig tief im Dreck. Wir stehen mitten im Abstiegskampf. Und so wie es momentan aussieht, wie sieht es momentan überhaupt aus? Es sieht ganz schön schlecht aus für uns, denn ja, wir kämpfen um den Klassenerhalt. Wir kämpfen einfach tatsächlich um den Klassenerhalt. Wir haben nach 28 Spielen 29 Punkte, eine Tordifferenz von minus 11. Augsburg hat nach 28 Spielen ebenfalls 29 Punkte, eine Tordifferenz von minus 19. Das heißt, wir haben theoretisch 8 Punkte Vorsprung vor Tabellenplatz 16. Ja, allerdings, wenn die Augsburger gewinnen und wir verlieren sollten, wie auch immer, stehen wir auf 16. Allerdings sehe ich gerade, Tabellenplatz 17 ist ja auch wieder in Reichweite. Die Ingolstädter haben nämlich 9 Punkte aus der englischen Woche geholt und stehen nun mit 28 Punkten auf Platz 17. Das heißt, wir haben tatsächlich einfach nur ein Punkt Vorsprung vor Tabellenplatz 17, den direkten Abstiegsplatz. Und das ist echt heftig. Haben wir lange nicht mehr gehabt, dass wir so tief im Dreck gesteckt haben. Seit wir aufgestiegen sind, haben wir tatsächlich nicht mehr so schlecht gestanden. Aber wir sind Mainz 05, wir kämpfen alle zusammen um den Klassenerhalt. Und Stefan Bell hat tatsächlich ein Zeichen dafür gesetzt gehabt, um zu zeigen, was er an Mainz 05 hat. Er hat seinen Vertrag bis 2020 verlängert, was in dieser schweren Zeit natürlich ein richtig dickes Zeichen ist. Bello bleibt einfach bis 2020, der Wahnsinn. In der letzten Episode habe ich euch ja schon die Vertragsverlängerung von Pablo Brosi und den ganzen erzählt gehabt. Und seitdem kam halt Bell mit dazu. Der hat seinen Vertrag vorzeitig um 2 Jahre bis 2020 verlängert. Ja, weiterhin im Kampf um den Klassenerhalt haben sich die Ultras nach der Partie gegen Leipzig, ohoho, da bin ich mir gar nicht sicher, auf dem Weg auf jeden Fall nach Liverpool zu Jürgen Klopp gemacht und ein Plakat abgeholt, was unsere lieben 05er 2004 mit auf den Weg in die Bundesliga, ja, mit zum ersten Aufstieg in die erste Bundesliga dabei hatten. 100% Einsatz für unser Ziel stand da drauf und genau nach dem Motto geht es jetzt bei uns um den Klassenerhalt. Die Ultras haben sich das Plakat aus Liverpool bei Kloppo wieder abgeholt und schon gegen Freiburg präsentiert. Kloppo hat richtig geile Worte nach Mainz geschickt per Video. Mal gucken, ob ich das irgendwo in die Beschreibung mit reinpacken könnte. Alternativ ist natürlich auch die der Verweis auf meine Twitter-Seite @05er. Da habe ich das Ganze auch gepostet, könnt ihr mal angucken. Ist richtig geil. Richtig geil, was der Kloppo da aus Liverpool geschickt hat. Das sind einfach so Kleinigkeiten, mit denen der uns so richtig geil pushen kann. Der hat schon erzählt gehabt in dem Video, dass viele davon ausgehen, dass das Geilste, was er im Fußball erlebt hat, der Doublesieg mit Dortmund war, wo er 2012 die Meisterschaft und den Pokal gewonnen hat. Aber er hat tatsächlich gesagt, dass das der Aufstieg 2004 mit Mainz 05 war, dass das sein geilster Moment war als Trainer. Und das sind ja schon so Worte, die einen als Mainz 05-Fan echt, wow, da geht einem das Herz auf. Ja, nach der Niederlage auf jeden Fall in Ingolstadt hat unser Vorsänger, der Vincent, mal unser Team ja eingeschworen, weil irgendwie, ich weiß nicht, aber ich hatte so das Gefühl, dass bis zur Niederlage in Ingolstadt noch überhaupt nicht in Mainz in den Köpfen war, außer natürlich in den Fans und was man auf Twitter gelesen hat und. Überall war klar, wir stecken verdammt nochmal im Abstiegskampf. Aber irgendwie kam das im Team nicht an. Gegen Ingolstadt war einfach das Gefühl, nein. Die wissen nicht, dass die im Abstiegskampf stehen. Das wird immer schön geredet. Ja, es läuft zwar gerade schlecht, aber so schlimm ist es nicht. Und wenn wir gewinnen, dann sieht es ja wieder gut aus. Verdammt nochmal, wir haben 5 Spiele in Folge verloren. Also jetzt natürlich klar noch mit Leipzig und Freiburg zusammen. Aber nach der Niederlage in Ingolstadt hatten wir schon 3 Spiele verloren in Folge. Was schon, ja, bei der aktuellen Tabellensituation natürlich echt zu bedenken gegeben hat. Berechtigtermaßen, wie man natürlich jetzt gut feststellen kann. Und zu dem Zeitpunkt kam irgendwie in der Mannschaft noch nicht an, dass die im Abstiegskampf stecken. Die haben total lustlos gespielt und ideenlos. Es kam einfach nichts rüber. Und dann hat Vince sich in Ingolstadt nach dem Spiel in den Kreis der Mannschaft reingestellt und die mal richtig, richtig eingeschworen. Der hatte mal richtig Feuer unter den Hintern gemacht. Und hat sich gelohnt. Naja, also einerseits ja, wir haben ein mega geiles Spiel gegen Leipzig gesehen, was wir aber dennoch leider verloren haben, was natürlich echt blöd war, einfach weil wir das Spiel hätten gewinnen können, nur wir haben unsere Torchance nicht genutzt, was generell momentan ein Problem bei uns ist, denn wir haben in den letzten 6 Spielen nur 5 Tore geschossen, da gehe ich nachher aber nochmal genauer drauf ein. Aber 5 Tore in den letzten 6 Spielen ist nicht so geil. Ja, unser Restprogramm, darauf wollte ich natürlich auch noch eingehen, das hat es jetzt echt in sich. Am Samstag um 15.30 Uhr geht es gegen Berlin in Mainz, also Heimspiel. Dann geht es am 30. Spieltag nach München, am 22. April auswärts. Das, wow, ich habe echt Angst davor. 31. Spieltag gegen Gladbach zu Hause, 32. HSV auswärts, Eintracht zu Hause und dann zum Abschluss in Köln. Ja, das ist echt heftig, zumal wenn man sich die aktuelle Tabelle anguckt. Köln, Gladbach, Frankfurt, Bayern. Ja, Köln, Gladbach, Frankfurt, Bayern. 4 von 5 Spielen, die wir noch haben, sind unter den Top 9. Verdammt nochmal. Und der HSV auf Platz 13 ist momentan auch im Aufschwung. Das heißt, wir haben noch 5. Na, wobei, Hertha zählt ja auch noch dazu. Das heißt, wir haben 5 von 6 Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte. Das wird so. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich habe echt Angst davor. Wenn man mal eben guckt, dass wir die letzten 5 Spiele verloren haben. Das ist echt heftig. Aber wir wären nicht Mainz 05, wenn wir nicht einfach auch die Chance hätten, genau in solchen Spielen zu punkten. Keiner rechnet damit, dass wir irgendwo da Punkte holen könnten. Klar rechnet damit keiner. Wir haben die letzten 6 Spiele einen Punkt geholt. Scheiß drauf. Dann holen wir halt eben in den letzten 6 Spielen, lass es noch 7, 8, 9 Punkte sein. 9 Punkte, na, 9 Punkte wäre nicht so geil. Aber 9 Punkte wären immerhin mal 9 Punkte, weißt du, dann hätten wir immerhin schon mal 38 Punkte. 10 Punkte aus den letzten 6 Spielen. Und ich würde sagen, wir schaffen das. Wir schaffen das, in der Liga zu bleiben. Allerdings müssen wir auch erstmal diese Punkte holen. Jetzt gegen Hertha müssen wir eigentlich schon den ersten Dreier davon einfahren. Weil wenn wir gegen die Hertha nichts holen, gegen die Münchner werden wir auch nichts holen. In unserer momentanen Fassung sind da auch keine Punkte drin. So, angenommen, wir würden aber auch gegen Hertha verlieren und dann gegen Bayern verlieren, dann wären das 7 sieglose Spiele. Und ich glaube nicht, dass Ingolstadt und Augsburg in den nächsten 2 Wochen nicht mindestens einen Sieg holen werden. Das würde nämlich bedeuten, wir würden auf dem 17. Platz stehen. Wir würden auf dem direkten Abstiegsplatz stehen. Wir haben seit dem Aufstieg 2008 nicht einmal auf einem Abstiegsplatz gestanden. Weder Relegation noch direkter Abstiegsplatz. Daran sieht man einfach mal, wie kritisch momentan unsere Situation ist. Aber, wie eben gesagt, wir wären nicht Mainz 05, wenn wir nicht irgendwie eine Möglichkeit finden würden, um Punkte zu holen. Und das glaube ich auch, dass wir das hinkriegen. Allerdings glaube ich auch, dass wir nicht in dieser heiklen Situation stecken würden, wenn wir im Winter nicht einen gewissen Herrn Yunus Mali für 12,5 Millionen nach Wolfsburg transferiert hätten. Welcher, meiner Meinung nach, in Wolfsburg nicht mal so geil ist momentan. Wenn man mal vergleicht, Hinrunde Mainz 05, 6 Tore, 7 Vorlagen. Rückrunde, aktueller Stand, 11. April 2017, Yunus Mali im Trikot von VfL Wolfsburg, 0 Tore, eine Torvorlage. So. Mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja, natürlich könnte man jetzt damit argumentieren, bla bla bla. Mali hat keinen Bock auf Abstiegskampf, la lilu. Mhm. Okay, der VfL Wolfsburg ist ein Punkt vor uns. Ich weiß ja nicht, ob Yunus Mali bei Wolfsburg sich jetzt erhofft hat, dass er gerade mehr Chancen hat oder da eine bessere Perspektive hat. Das glaube ich nämlich garantiert nicht. Ja, der VfL Wolfsburg ist in den letzten Jahren Vizemeister geworden, Pokalsieger, Champions League Teilnehmer und so weiter und so fort. Aber man sieht auch jetzt wieder, dass der VfL Wolfsburg kein Team von den Top 5 ist, die gesetzt sind da oben, so wie Bayern, Dortmund, Leverkusen, Schalke. Gut, diese Saison kann man das nicht so sehen, aber Wolfsburg ist definitiv kein Teil davon. Wolfsburg ist eher eine Mannschaft, die obere Tabellenhälfte, Europa League, so. Das ist so der Anspruch vom VfL Wolfsburg. Die letzten Jahre angesehen, ist Mainz 05 da ja nicht viel schlechter gewesen. Gut, die aktuelle Saison mal ausgenommen, weil wir einfach diese Saison, es passt einfach nicht. Ja, aber beim VfL Wolfsburg passt es genauso nicht. Und da hat der Transfer von Yunus Mali aus Sicht von Wolfsburg keinen Sinn gemacht, weil er ihnen nicht den erhofften positiven Aufwind gebracht hat. Aber auch keinen Sinn in Sicht von Mainz 05. Einfach, weil wir damit unseren besten Spieler verkauft haben. Klar, Yunus Mali wollte letzten Winter auch schon gehen. Aber man sieht ja, der ist dann in Mainz geblieben und hat die ganze Rückrunde einfach nur ja mehr oder weniger verkackt. Im Sommer wollte ihn dann niemand mehr haben. Und im Winter dann der Transfer nach Wolfsburg, was ich einfach richtig unglücklich finde. Weil man hätte ihn im Sommer gehen lassen sollen. Dann hätte man wenigstens die Hinrunde Zeit gehabt, um zu realisieren, oh shit, das klappt nicht ohne Mali. Und im Winter hätte man sich dann einen offensiven Mittelfeldspieler holen können und hätte damit dann für die Rückrunde eventuell was Passendes gehabt. Was wir jetzt aber, die Möglichkeit hatten wir jetzt nicht. Wir haben Mali verkauft, haben zwei für das offensive Mittelfeld geholt mit Robin Quaison und Bojan Krikic. Passt aber mit beiden momentan nicht so gut. Die sind einfach kein Ersatz für Yunus Mali. Ich habe die Tage auch gelesen, dass Mainz 05 an, oh verdammt, wie heißt er, von Greuther Fürth, Robert Zulizui, irgendwie so. An dem sind die Mainzer auf jeden Fall wohl interessiert, haben auch schon Gespräche geführt mit Spieler und Verein. Dieser Herr von Greuther Fürth wäre auch ein zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Das heißt, er könnte der potenzielle Mali-Nachfolger werden. Das wäre dann so unser obligatorischer Greuther Fürth-Transfer. Johannes Geis und dann er. Vielleicht passt das ja. Ja, nachdem Vincent das Team eingeschworen hat, haben wir halt eine richtig starke Leistung gegen haben wir eine richtig starke Leistung gegen RB Leipzig gebracht. Das war ein richtig geiles Spiel, ein richtig geiler Kampf. Man hat gesehen, ja, die Mannschaft will. Und dann verlieren wir das Ding am Ende. Wir haben bis zur Halbzeit, das ist jetzt meine Meinung, aber wir waren überlegen. Wir haben RB Leipzig kaum Chancen gelassen. Wir waren einfach klar überlegen, wir hätten zu diesem Zeitpunkt, zur Halbzeit, hätten wir mindestens 2 Tore schießen müssen. Die Quittung haben wir nach Wiederanpfiff bekommen. Wir haben zur 53. Minute dann mit 2-0 hinten gelegen. So, das kommt davon, weil wir die Bälle nicht reinkriegen. Dann haben wir immerhin den Anschlusstreffer geschafft. Leipzig das 3-1, wieder der 2-Punkte-Rückstand. Gut, in der 90. Minute haben wir es 3-2 geschossen. Und danach ging einfach nicht mehr viel. Aber man hat der Mannschaft angesehen, sie will. Und das hat auch in dem Moment, bin ich der Meinung, Martin Schmidt den Hintern gerettet. Den Job gerettet. Weil man gesehen hat, die Mannschaft will. Und dass er es hingekriegt hat, dass die Mannschaft eben zu diesem Punkt will. Gegen Freiburg war dann wieder das zweite Schicksalsspiel für Martin Schmidt, wie es zumindest in den Medien so hieß. So, und das haben wir mit einer echt, nicht so überragenden Leistung mit einer 1-0 Niederlage abhaken müssen. Was einfach, ja, es hat einfach wieder alles unterstrichen, was die letzten Wochen auch war. Wir haben den Ball nicht reingekriegt. Wir haben den Ball nicht reingekriegt, irgendwie als wenn unsere Spieler Angst vorm Tor gehabt hätten. Als wenn die Angst hätten, eine 100%ige Chance reinzumachen. Stefan Bell hat dazu auch gesagt, wir brauchen einfach mal eine 110%ige Chance und so ein richtig dreckiges Tor. Am besten auch ein richtig dreckiger 1-0-Sieg. sowas ist, was wir einfach brauchen. Wir brauchen einfach mal den Fußballgott momentan wieder auf unserer Seite. Das hat auch Ruben Schröder gesagt, dass der Fußballgott momentan einfach vergisst, mal in Mainz abzubiegen. Der hat's einfach vergessen. Der Fußballgott ist momentan nicht so auf der Seite von Mainz 05. Wir sind einfach irgendwie bei dem unterm Radar und der ist lieber momentan auf der Seite vom FC Ingolstadt, was uns echt nicht so gut passt. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, das Schicksalsspiel gegen Freiburg für Martin Schmidt wurde als solches von den Medien deklariert. Allerdings hat Ruven Schröder dann montags drauf klipp und klar bestätigt, Martin Schmidt bleibt bis Saisonende Trainer von Mainz 05. Mindestens bis Saisonende. Weil, wenn Martin Schmidt nicht mit Mainz 05 absteigt, besteht ja auch die Möglichkeit, dass er noch bleibt. Aber es besteht auch die Möglichkeit, dass Martin Schmidt ersetzt wird. Da würde dann als Alternative schon Sandro Schwarz bereitstehen, der Trainer der aktuellen U23-Mannschaft von Mainz 05. Der Sandro Schwarz hätte meiner Meinung nach auch Martin Schmidt ersetzt, wenn er jetzt gegen Freiburg hätte gehen müssen. Allerdings bin ich mir da jetzt auch nicht so sicher, ob das so gut gewesen wäre, weil Martin Schmidt, Trainer des Tabellen 15. in der ersten Bundesliga, Sandro Schwarz, Trainer des Tabellen 20. in der dritten Liga. So, ob das jetzt so viel Sinn gemacht hätte, die beiden zu tauschen, ich weiß es nicht. Ja, es hätte passen können. Neuer Trainer gibt immer im ersten Moment mega den Aufschwung. Allerdings, ich sag das jetzt schon so oft, wir wären nicht Mainz 05, wenn wir diese Aktion nicht gebracht hätten, die in diesem Fall einfach war, Martin Schmidt bis Saisonende Trainer von Mainz 05 bleiben zu lassen. Das ist Mainz 05. Wenn wir fallen, dann alle zusammen. Einer für alle, alle für einen. Mehr ist das jetzt nicht. Wenn wir absteigen, dann steigen wir gemeinsam mit Martin Schmidt ab. Ist einfach so. Das ist nicht Mainz 05, dass wir mitten in der Saison den Trainer tauschen, weil es jetzt nicht klappt. Martin Schmidt hat uns letzte Saison auf Tabellenplatz 6 direkt in die Europa League gebracht. Und das ist eine Leistung. Das war die beste Saison von Mainz 05 in unserer gesamten Bundesliga-Geschichte. Die direkte Qualifikation für die Europa League. Mit Martin Schmidt. Ja, jetzt ein Jahr später klappt es nicht mehr. Es funktioniert im Moment nicht. Aber wir halten an dem Trainer fest. Ob das gut ist oder nicht, das werden wir am Ende der Saison sehen. Ob wir hätten den Trainer wechseln sollen oder nicht. Aber außer Sandro Schwarz wäre einfach nichts Sinnvolles momentan auf dem Markt gewesen. Wir können nicht einen Mirko Slomka oder so als Trainer nehmen. Nein, das ist nicht Mainz 05. Das funktioniert nicht. Deswegen wäre Sandro Schwarz die einzige Möglichkeit gewesen. Aber meiner Meinung nach haben wir jetzt alles richtig gemacht und an Martin Schmidt festgehalten. Ja, bleiben wir bei Martin Schmidt und seinem letzten Sieg mit Mainz 05. Das war am 25. Februar gegen Leverkusen. Da haben wir 2-0 gewonnen. Das war der letzte Sieg. Das ist einfach anderthalb Monate her. Der 25. Februar. Da haben wir 2-0 gewonnen. Wie gesagt, Bell und Özcanali haben die Tore geschossen. Alles super. Danach haben wir in den nächsten 6 Spielen nur noch 5 Tore geschossen und alle verloren. Nee, ein Unentschieden hatten wir gegen Wolfsburg. Da haben wir 1-1 gespielt. Das war direkt nach dem Leverkusen-Spiel. So, die 5 Spiele darauf haben wir alle verloren. Und wie gesagt, nur 5 Tore geschossen. Córdoba hat gegen Wolfsburg ein Tor geschossen. Quaison das einzige gegen Darmstadt. Öztunali hat gegen Ingolstadt getroffen. Jairo und Muto jetzt zuletzt gegen RB. Gegen Freiburg haben wir keine Tore geschossen. Und gegen wen haben wir auch keine Tore geschossen? Ich glaube gegen Schalke. Ja, gegen Schalke haben wir auch 1-0 verloren. Wow, 5 Tore in 6 Spielen reicht halt eben nicht, um zu gewinnen. Doch, könnte reichen. Na klar, wenn wir einfach mal so ein dreckiges 1-0 raushauen und einfach mal 1-0 gewinnen. So wie es Freiburg gemacht hat. Freiburg hat 1-0 gegen uns gewonnen. So, reicht. Ein Tor mehr als der Gegner. Die 3 Punkte wären halt echt wichtig gewesen. Hätten wir gegen Freiburg gewonnen, würden wir jetzt einfach mit 32 Punkten auf Tabellenplatz 14 stehen. Gut, auch nicht so viel besser als jetzt der 15. Aber immerhin könnten wir nicht auf den direkten Abstiegsplatz absteigen, sondern im schlimmsten Fall auch wieder nur auf den Relegationsplatz, was mir aber tatsächlich lieber wäre, als Tabellen 17. zu sein. Weil dann, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Demnach kann man einfach nur sagen, wir müssen gegen Berlin kämpfen. Und ganz im Ernst, wir müssen alle ins Stadion gehen. Alle. Allesamt. Es gibt keine Ausreden, weshalb man an diesem Tag nicht mehr ins Stadion gehen kann. Wir brauchen diesen Sieg. Und auch im Verein ist es so langsam angekommen. Vor dem Heimspiel gegen Berlin, wird es vor der Haupttribüne, also außen vorm Stadion, aber theoretisch vor der Haupttribüne, also wo der Fanshop ist und alles, werden 20.000 T-Shirts mit dem Slogan 100% Einsatz für unser Ziel verschenkt. Der Verein verschenkt einfach mal 20.000 T-Shirts für den Kampf gegen den Abstieg. So, jetzt habe ich's. Und das ist eine Aktion, das ist auch wieder Mainz 05. Andere Vereine, lass es Augsburg sein oder so. Na, wobei, ich will da eigentlich gar keinen Verein schlecht reden. Aber es würde definitiv in der Bundesliga auch Vereine geben, die ein solches T-Shirt für 10 Euro im Shop verkaufen. Anders als Mainz 05. Es gibt einfach 20.000 von diesen T-Shirts geschenkt. Die gibt es diesen Samstag vor dem Berlin-Spiel ab 13 Uhr. Werden die, wie gesagt, vor der Haupttribüne, auf dem Außengelände vor der Haupttribüne verschenkt. Und auch was man auf Facebook alles liest. Facebook ist da eigentlich hauptsächlich. Auf Twitter sind wir eigentlich alle so ziemlich auf einer Wellenlänge und alle ziemlich entspannt. Wir sehen das eigentlich, was ich rausgelesen habe, alles ungefähr so gleich. Und zwar, wir sollten weniger meckern, sondern einfach ins Stadion kommen und unser Team verdammt nochmal supporten. Unser Team braucht momentan einfach diesen Zusammenhalt. Diesen Zusammenhalt. Punkt. Die Mannschaft braucht die Fans im Hintergrund, die sie einfach voranpeitschen, damit die Mannschaft merkt, wir sind da. Wir sind da, egal was kommt. Komme, was wolle. Wir sind auch noch da, wenn wir in die zweite Liga absteigen. Ist doch egal. Aber das Team braucht uns. Mit unserer Unterstützung schaffen wir den Klassenerhalt. Definitiv. Wir haben es gegen Leipzig gesehen. Und auch jetzt gegen Berlin werden wir es sehen. Weil wir unser Team einfach zu unserem ersehnten Heimsieg supporten werden. Wir werden gegen Berlin gewinnen. Ich bin mir sicher. Wir schaffen das. Gemeinsam, alle zusammen. Einfach alle zusammen. Mehr kann ich nicht sagen. So. Kommen wir mal zu Fakten. Fakten für Mainz 05 gegen Hertha BSC. Ja. Fakten Mainz 05 gegen Hertha BSC. So. Also. Fangen wir mit dem Schlechten an. Mainz 05 hat nur einen Sieg aus den letzten 10 Duellen holen können. Ein Sieg, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen. Mainz 05 ist seit 6 Spielen sieglos, 5 Niederlagen in Folge. Zuletzt gab es eine schlechtere Serie, 2004, 2005, unter Jürgen Klopp. Da waren wir 7 Spiele sieglos. Wir haben einen Punkt aus den letzten 4 Heimspielen geholt. Allerdings hat die Hertha die letzten 7 Auswärtsspiele allesamt verloren. Und das ist unsere Chance. Wir müssen endlich mal einen anderen Verein als unseren Aufbaugegner nehmen. Und dafür ist genau jetzt Hertha da. Weil sonst sind wir immer der Aufbaugegner. Bestes Beispiel Werder Bremen. Werder total schlecht. Dann spielen die gegen Mainz, gewinnen, zack. Und jetzt sind die letzten 8 Spiele. 8 Spiele ohne Niederlage. Und genau sowas brauchen wir auch. Und zwar genau gegen Hertha BSC. Wir werden am Samstag gewinnen und unsere eigene Serie starten, indem wir gegen den Abstieg kämpfen. Gemeinsam. Und meiner Meinung nach wird auch das folgende Team unseren Heimsieg festmachen. Und zwar wird der wiedergenesene Jonas Lössl meiner Meinung nach im Tor stehen. Die Abwehr wird wieder wie gegen Freiburg von Brosi, Hack, Bell und Donati gebildet. Brosinski Linksverteidiger, Hack und Bell in der Innenverteidigung und Donati als Rechtsverteidiger. So, im Mittelfeld, defensives Mittelfeld, sind Latzer und Frei meiner Meinung nach die zwei, die wir jetzt gebrauchen können. De Blasis linkes Mittelfeld, Bojan zentral offensiv und Öztunali rechtes Mittelfeld. Im Sturm würde ich unseren lieben Yoshinori Muto setzen. Denn der hat mir gegen Leipzig richtig gut gefallen. Besser als Cordoba, um ehrlich zu sein. Und vielleicht ist es auch der richtige Weg, dass wir Muto in Sturm setzen und nicht Cordoba. Weil mit Cordoba haben wir immer dasselbe probiert. Immer diese verdammten langen Bälle auf Cordoba. Es hat einfach nicht mehr funktioniert. Deswegen ist meiner Meinung nach jetzt der Zeitpunkt gekommen, Cordoba mal vielleicht auf die Bank zu setzen und Muto in den Sturm. Nicht wieder Doppelsturm, Muto und Cordoba. Ich weiß nicht, das hat mir nicht so gut gefallen. Und wenn wir so wie gegen Leipzig kämpfen, wenn unser Team so kämpft, wenn wir Fans den Verein so supporten, dann schaffen wir es auch, dass wir am Sonntag sagen können, die Hertha hat die letzten 8 Auswärtsspiele verloren. Das sollte definitiv unser Ziel sein. Ja, kommen wir mal ein bisschen abseits von Mainz Hertha, kommen wir eher mal, na wobei, eigentlich ist das auch, gehört das auch noch mit dazu, allerdings ist das erste Mal aufgefallen gegen RB Leipzig. Und zwar haben wir Ersatzstadionsprecher gehabt. Warum haben wir Ersatzstadionsprecher gehabt? Und zwar hat sich, Klaus Hafner konnte die Partie gegen Leipzig einfach nicht als Stadionsprecher wahrnehmen, weil er einen Schlaganfall erlitten hat. Ja. Und das war schon so ein kleiner Schock, weil es sind 28 Jahre, die Klaus Hafner kein Spiel als Stadionsprecher verpasst hat. Und dann erleidet er einen Schlaganfall und fällt einfach aus. Das ist echt krass. Und ich stelle mir echt die Frage, ob er wiederkommen wird. Weil alle, die ich kenne, im Bekanntenkreis und wie auch immer, die einen Schlaganfall erlitten haben, sind nicht ohne bleibenden Schäden davon gekommen. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt, wow, das ist echt krass. Ich wünsche dem Klaus auf jeden Fall alles erdenklich Gute. Und ich hoffe auch, dass er mindestens nochmal ein Spiel als Stadionsprecher von Mainz 05 begleiten darf und am besten auch noch eins in der ersten Bundesliga. Aber man muss auch dazu sagen, der Ersatz mit Emanuel Schömer und seinem netten Kollegen, dessen Namen ich natürlich weiß, ich habe den Namen vergessen, die haben das echt saugut gemacht. Die haben einfach nur Kleinigkeiten verändert und die ganze Atmosphäre, es wirkte moderner, frischer und das durch nur kleine Änderungen. Jetzt fehlt es nur noch, dass wir unsere Grafiken im Stadion und alles überarbeiten. Wo der Spielstand steht und die Auswechslungen und das alles. Das ist in anderen Stadien viel geiler animiert und das sind einfach nur so Kleinigkeiten, die jetzt noch fehlen würden. Zum Beginn, als die Mannschaft, als die Aufstellung präsentiert wurde, wo wir dann die Nachnamen rufen und das alles, ihr wisst, was ich meine, das hat Schömer und sein Kollege erst dann gemacht, wo die Mannschaft eingelaufen ist ins Stadion. Und zwar einfach nur ein Ticken schneller, aber irgendwo geiler. Ist einfach moderner, frischer, wie gesagt. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war halt echt. Auch die Musik. Die Musik für genau diesen Moment war gut gewählt. Es war echt gut gewählt. Und ich freue mich am Samstag darauf, dass die zwei das gegen Berlin nochmal machen werden. Und dass die zwei das wieder gut machen werden. Und sollte Klaus Hafner zum Ende der Saison als Stadionsprecher aufhören, hätten wir schon einen echt guten Ersatz gefunden. Die zwei packen das. Und wenn es nur einer von den beiden macht, das war echt gut. Die bringen da einfach einen frischen Wind rein. Die bringen ihre eigenen Ideen mit ein und machen einfach das Stadionfeeling noch besser. Was allerdings gleich geblieben ist, die Gästefans durften auch ihre Aufstellung weiterhin selbst präsentieren. Und das gehört einfach dazu. Das gehört zu einem Heimspiel von Mainz 05. Und ich glaube, auch wenn Klaus Hafner nicht mehr Stadionsprecher bei Mainz 05 sein wird, wird das weiterhin ein Teil davon sein. Wo wir gerade schon bei Abgängen mehr oder weniger sind. Stefan Hofmann, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums von Mainz 05, wird nach 11 Jahren den Verein zum Saisonende auf eigenen Wunsch verlassen. Das ist echt krass, weil, wenn man sich überlegt, Harald Strutz wird nicht mehr als Präsident kandidieren. Heidel ist zum Ende letzter Saison gegangen. Stefan Hofmann, Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, wird gehen. Wir stehen vor dem Abstieg in die zweite Liga. Das ist der Wahnsinn. Alle Leute, die unseren Verein so hochgebracht haben, durch gute Jugendarbeit, gutes Präsidentensein, gutes Managersein, das ist nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr, weil diese drei Persönlichkeiten nicht mehr da sind. Und jetzt stehen wir vor dem Abstieg in die zweite Liga. Und wenn ich mir dann Paderborn angucke, kriege ich echt Angst. Die stehen jetzt auch noch vor dem Abstieg in die Regionalliga. Die haben vor 3 Jahren, haben die noch in Mainz Bundesliga gespielt. Und jetzt spielen die wieder in Mainz, aber dritte Liga, gegen die zweite Mannschaft von uns. Und ich weiß nicht, ich habe das Gefühl nach dem Freiburg-Spiel gehabt, ich war so niedergeschlagen. Ich habe echt Angst davor. Ich meine, ich habe mich, irgendwann kam der Punkt, wo ich mir dachte, okay, wenn wir absteigen, dann ist es so. Scheiß drauf. Ja, es ist Kacke. Aber ist doch egal, in welcher Liga wir spielen. Mainz 05 ist trotzdem der Verein, der für immer unsere Herzen erobert hat. Da ist es voll egal, in welcher Liga wir spielen. Aber in dem Moment hatte ich echt Angst davor, dass wir, wenn wir absteigen, dass wir uns in der zweiten Liga auch in dem, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber ich habe einfach Angst davor, dass wir so wie Paderborn einfach durchgereicht werden. Auch wenn ich es nicht glaube, einfach weil Mainz 05, wir packen das. Das haben ja Hannover und Stuttgart, die sind auch abgestiegen und jetzt spielen die wieder um Aufstieg. Wir packen das, wenn wir in die zweite Liga absteigen. Dann ist es so, dann kämpfen wir halt wieder um Aufstieg. Ist doch auch geil. Das ist auch mal wieder ein Gefühl, was, ja, ist auch ein gutes Gefühl. Das ist genauso ein geiles Gefühl, wie wenn wir um die Europa-League-Plätze kämpfen. Gut, zwar eine ganz andere Relation, aber egal. Wir haben ein Ziel vor Augen. Und unser Ziel aktuell ist es einfach 100% Einsatz für unser Ziel. Für unser Ziel Klassenerhalt. Gemeinsam erste Liga. Und das packen wir. Alle zusammen. Fans, Team, Verantwortliche, Trainer, alles. Wir sind ein Team. Wir sind zusammen Mainz 05 und wir schaffen es, in der ersten Liga zu bleiben. So. Und ganz zum Schluss, was ich heute übrigens noch gelesen habe, hieß es, dass Krikic sich wohl angeblich dem RCD Barcelona, Espanyol Barcelona angeboten hätte. Allerdings hat er das auch vorhin schon wieder persönlich bei Twitter dementiert, dass er sich keinem neuen Club angeboten hat und jetzt den vollen Fokus auf Mainz 05 legt und nach Ende der Leihe mit Stoke City weitermachen will. Und ja, das war's. Mehr gibt's zu diesem Punkt nicht zu sagen. Krikic wird gehen, ja, definitiv. Dafür war er einfach nicht gut genug. Hat nicht gut genug genügend Leistung gezeigt, dass es sich lohnen würde, darum zu kämpfen, ihn am Ende doch verpflichten zu können. Aber von Anfang an war auch klar, dass Mainz 05 keine Absichten hat, beziehungsweise auch überhaupt keine Chancen hat, ihn am Ende der Saison nach Ablauf der Leihe eben verpflichten zu können, weil auch Stoke City mit ihm plant. Mehr oder weniger. Wie auch immer die dann miteinander planen, ist voll egal. Fakt ist, wir werden diesen Spieler nicht verpflichten und er wird auch nicht bei uns bleiben. Der spielt jetzt halt die Leihe bei uns und ja, am Ende der Saison wird er nicht mehr bei uns spielen, egal in welcher Liga wir spielen. Der Fokus liegt jetzt aber ganz auf dem Spiel in Berlin, dass wir alle gemeinsam uns dazu aufraffen, ins Stadion zu gehen, unser Team zu supporten und einfach mal zeigen, was für ein geiler Verein wir sind und was für eine Power bei uns drin steckt und dass wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen werden. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich freue mich, euch am Samstag sehen zu können im Stadion. Macht's gut, Leute. Ciao.